Der Mann. Der Mann. Nicht groß, nicht dünn. Vielleicht so um die 70. Steht am Fenster. Sagt zur Frau. Nicht dünn, nicht groß, vielleicht um die 70. Guck mal, sagt er. Hast du gesehen? Einfach rein mit den Pflastersteinen in die Schaufenster. Dieser Typ. Früher hätte man die sofort. Unter Hitler wären die allesamt. Früher? Unter Hitler stand vielleicht derselbe Mann. Vielleicht am selben Fenster. Sagte vielleicht zur selben Frau. Guck mal, sagte er. Hast du gesehen? Einfach rein mit dem Pflasterschein in die Schaufenster. Wie das klirrt, das ist Musik in meinen Ohren. Jawohl, und nochmal. Keine Scheibe mehr ein. Guck mal, wie die Zuchtperlen übers Pflaster springen. Aber versichert ist, gegen Glasbruch, der Meusche Mandelstamm der Jut. Ja, die SA leistet ganze Arbeit.